Flasche Scotch, ein langer Tag. Wer sagt eigentlich, dass ich das mag? Und wann sagst du mir, wie es dir geht und wie es um uns beide steht? Vielleicht tut uns auch erst mal eine Pause Not. Sind beide angespannt vor Frust und Wut, und unser Gleichgewicht ist aus dem Lot. Die Zeit heilt Wunden, doch Narben bringen nicht die Zeit zurück, die uns beiden so wichtig ist. Dein Blick sagt mir, es ist nun Zeit zu gehen. Soll's das gewesen sein, ich kann's nicht verstehen. Vielleicht tut uns auch erst mal eine Pause Not. Sind beide angestaubt vor Frust und Wut, haben uns angeschaut, tat gar nicht gut. Komm zu mir, halt mich fest. Ohne dich bin ich nur noch ein Rest, hilflos, schwach, müde, klein und leer. Ohne dich kann und will ich nicht mehr. Glaub mir, du fehlst mir. Fühl mich so allein, muss schon eine Ewigkeit her sein. Kann dir nicht sagen, ob ich das übersteh. Ein grauer Schleier bleibt und Kopfweh. Vielleicht gibst du uns ja noch eine letzte Chance, bis wie ein Netz auf meinem Hochseil tanzt. Wir sind doch eine Einheit, gar und ganz. Komm zu mir, halt mich fest. Ohne dich bin ich nur noch ein Rest, hilflos, schwach, müde, klein und leer. Ohne dich kann und will ich nicht mehr. Komm zu mir, halt mich fest. Ohne dich bin ich nur noch ein Rest, hilflos, schwach, müde, klein und leer. Ohne dich kann und will ich nicht mehr. Eine Flasche Scotch, ein langer Tag. Wer sagt eigentlich, dass ich das mag?